Kundgabe 5044. Empfangen durch Bertha Dudder am 19.01.1951. Geisteswirken. Licht. Wissen. Heilsplan. Ich spreche durch meinen Geist zu euch in immer gleicher Liebe und unveränderlicher Geduld. Meine Worte sind immer nur Gnadenmittel, um euch zu verhelfen zur Seligkeit. Die Liebe zu euch veranlasst mich, dass ich mich euch offenbare. Und auf dass ihr mich erkennet, wirke ich in euch, weil von außen auch mein Gegner auf euch einzuwirken sucht, der sich aber niemals durch den Geist in euch äußern kann. Denn der Geistesfunke in euch ist nur dann tätig, wenn ihr die Verbindung mit mir herstellt, durch Liebeswirken oder inniges Gebet. Also ist Geistwirken immer die Äußerung meiner selbst und darum auch über jeden Zweifel erhaben. Der Gegner kann aber auch die Gedanken des Menschen beeinflussen, die er nun gleichfalls als von innen kommend ansieht. Und darum gilt es, zu prüfen, was unter Geistwirken zu verstehen ist, zu welchem mein Gegner keine Fähigkeit hat und niemals haben wird. Mein Gegner kann nichts im menschlichen Herzen entstehen lassen, sondern er kann nur solche Gedanken in ihm erwecken oder in Erinnerung bringen, die schon in ihm schlummern, das heißt, das Gehirn schon beeindruckt haben durch Geschehnisse von außen oder Gedankentätigkeit aufgrund von Erfahrungen oder von außen ihm vermittelten Wissens. Es muss also im Menschen etwas vorhanden sein, was der Gegner durch seinen Einfluss anregt. Und er wird verständlicherweise nur das im Menschen in Erinnerung bringen, was seinem Streben, ihn von mir zu entfernen, dienlich ist. Er wird also niemals ihn in meinem Willen beeinflussen. Geisteswirken aber bringt gedankliche Ergebnisse zum Vorschein, die der Mensch zuvor nicht in irgendeiner Weise gewonnen hat und die ihm auch niemals von außen vermittelt werden können. Es sei denn, es wird ihm das Geisteswirken eines anderen zur Kenntnis gebracht. Geisteswirken ist ein Einführen in die ewige Wahrheit, ein Aufklären bisher dunkler Gebiete, ein Lösen von Problemen, die Menschenverstand übersteigen. Geistwirken ist ferner das Gewinnen einer tiefen Erkenntnis vom Sinn und Zweck der Schöpfung und von dem Urverhältnis des Schöpfers zu dem Geschaffenen. Es ist eine höhere Weisheit, die aber wohlgemerkt von innen dem Menschen zugeht. Denn auch das gleiche von außen an ihn herangetragene Wissen wird erst zur Erkenntnis, so es ihm der Geist im Menschen erleuchtet, so ich also wirken kann im Menschen durch den Geist. Einem Menschen nun, der niemals zuvor ein solches Wissen vermittelt bekam, kann niemals mein Gegner dieses Wissen vermitteln, der dazu nicht die Fähigkeit hat, also auch einem ihm hörigen Menschen nimmermehr von innen heraus diese Erkenntnis geben kann, weil er sie selbst nicht mehr besitzt, da er gefallen ist und dieser Fall eben auch Finsternis des Geistes mit sich brachte. Er befindet sich selbst in völlig falschem Denken und sucht dieses auf die Menschen zu übertragen, und er wird stets nur die Gedanken dem Menschen vermitteln, die seiner Finsternis entsprechen und ihn von mir abdrängen. Die Wahrheit flieht mein Gegner und wird sie daher niemals dem Menschen zuführen, den er von mir entfernen will. Wahrheit aber ist das Wissen, das mich als liebevollsten, allmächtigen und überaus weisen Schöpfer des Himmels und der Erde hinstellt. Wahrheit ist das Wissen, das Licht gibt, also dem Menschen die Erkenntnis bringt über meinen Heilsplan von Ewigkeit. Denn dieser wird auch mich selbst erkennen lernen als einen Gott der Liebe, als der ich auch erkannt werden will von meinen Geschöpfen, auf dass sie mich wieder lieben und den Zusammenschluss anstreben mit mir, der erstes und letztes Ziel alles Geschaffenen ist, weil dieser Zusammenschluss ewige Seligkeit bedeutet, die ich meinen Geschöpfen bereiten will. Durch den Geistesfunken im Menschen ist dieser unzertrennlich mit mir verbunden. Doch zum Leben aus mir erwacht er erst, wenn er selbst die Verbindung herstellt mit dem Vatergeist von Ewigkeit. Und auf dass ihr Menschen dies erkennet, wirke ich durch meinen Geist in euch, die ihr an mich glaubet und zu mir verlanget. Ich offenbare mich euch in meiner Liebe, Weisheit und Macht. Amen.